In Italien hatten die Freimaurer König Humbert am Jahwehtage, dem 29.07.1900, ermordet und damit das nationale Königtum beseitigt. Italien wahrte von nun ab kaum noch den Schein der Zugehörigkeit zum Dreibund. Zwar schloss es noch am 5.12.1900 eine Marinekonvention mit Deutschland und Österreich-Ungarn, aber am 14.12. bereits ein Geheimabkommen mit Frankreich über Marokko und Tripolis, das dem Geiste des Dreibundes vollständig widersprach und ein Jahr später einen geheimen Neutralitätsvertrag mit Frankreich für den Fall eines deutsch-französischen Krieges, der jeder Bündnispflicht hohn sprach. Während dieser Entwicklung hatten sich auch die Vorgänge auf der Balkanhalbinsel ergänzend ausgewirkt. In der Türkei fasste die freimaurerisch-jungtürkische Bewegung von Saloniki festen Fuß und untergrub mit Erfolg die Autorität des Sultans. England durfte in der Folge nicht mehr das Bestehen der Türkei in Europa, wie seit langer Zeit, als einen Glaubenssatz seiner staatlichen Politik ansehen, um Russland an der Inbesitznahme der Dardanellen zu verhindern, sondern es musste allein die hohe Politik der unsichtbaren Väter treiben und die Zerstörung der Türkei zulassen. Vielleicht hatten auch die unsichtbaren Väter England verraten, dass das kaiserliche Russland zerschlagen würde, bevor es in den Besitz der Dardanellen kommen würde, durch dessen in Aussicht stellen sich bekanntlich gutgläubige russische Goyim noch 1914 täuschen und für die jüdische Politik Englands ködern ließ. Am Jahwehtage, den 11.06.1903, war König Alexander von Serbien nebst seiner Gemahlin von Freimaurern grauenvoll ermordet worden. Bruder Karagiorgievich wurde von den Mördern auf den Thron gerufen. Serbien war jetzt unter Mitarbeit der Großloge von Ungarn ein willenloses Werkzeug der unsichtbaren Väter und im Besonderen der Großoriente in Frankreich und in Italien geworden und stand für die Zerstörung der Türkei und Österreich-Ungarns günstig zur Verfügung. Es wurde unter besonderem Schutz des Panslawismus in Russland gestellt und konnte nun die Vereinigung aller Serben in einem Großserbien unter seiner Führung fördern und Propaganda hierfür auch von Staats wegen in die Serben der Doppelmonarchie tragen. Wir sehen jetzt wieder das gleiche teuflische Spiel. Die Goyim in Ungarn mussten durch eine verhängnisvolle Nationalitäten- und Wirtschaftspolitik die Gegensätze zu dem nationalen serbischen Volke schüren, während die Freimaurer beider Länder eng zusammenarbeiteten. Die Völker werden durch die freimaurerische Bruderkette gegeneinander gehetzt und verbluten, und der Jude und Freimaurer haben den Gewinn. Ähnlich war die Politik Ungarns gegenüber Rumänien, das unter den Rumänen Siebenbürgens starke Propaganda trieb. Dabei drang Ungarn fortgesetzt auf die Vormachtstellung im Rahmen der Doppelmonarchie. In Österreich traten die Tschechen in erhöhte Freimaurerarbeit. 1900 war in Paris ein tschechoslowakischer Nationalverband gegründet, der nun unter der freimaurerischen Leitung der Brüder Kramarsch und Masaryk fühlbar hervortrat, während die Freimaurerei in Italien die Irredenta schürte und in Galizien die Brüder Polen tätiger wurden, die in engen maurerischen Beziehungen zum Großorient von Frankreich wie schon seit Jahrzehnten standen. Die Doppelmonarchie sah auf allen Gebieten mit offenen Augen dem wachsenden Treiben ihrer heimlichen Zerstörer zu, die bis in die nächste Umgebung des Kaisers ihre Vertreter sandten. Jesuit und Freimaurer gingen Hand in Hand. Sie hielten die Monarchie weiter in unverzeihlicher militärischer Schwäche. Nicht minder blind schritten das deutsche Volk und die verantwortlichen Nichtwissenden der deutschen kaiserlichen Regierung dahin. Sie ahnten nicht die Zusammenhänge. Sie sahen zwar die Einkreisung Deutschlands, die politische und militärische Schwächung Österreichs, auf den sich verschärfenden Nationalitätenkampf in den östlichen preußischen Provinzen und in Elsass-Lothringen sowie das Anwachsen der internationalen Sozialdemokratie und die immer dreisteren Ansprüche Roms. Aber sie hielten das alles für Dinge an sich. Sie wussten nichts von der Zusammenarbeit von Jude, Jesuit und Freimaurer nach Weisungen der unsichtbaren Väter, die in diesen Erscheinungen und in allen Staaten bemerkbar wurde. Wieder müssen wir erstaunt fragen, wie das immer noch den politischen Organen hat entgehen dürfen. Welche Wissenden waren in den leitenden Stellen des Reiches und der Länder, die absichtlich die Endziele der Juden, Freimaurer und Jesuiten in Deutschland und ihre Zusammenarbeit über die ganze Welt hin sowie die Pläne der unsichtbaren Väter verschwiegen, die doch im Jahre 1889 und 1890 und später immer wieder deutlicher in Erscheinung getreten waren? Erschüttert lesen wir in des Kaisers Wilhelm II. Werken, dass keine Warnung vor der Freimaurerei, die treue Deutsche an seine Vorfahren gerichtet hatten, auf ihn überkommen war, sondern er so ahnungslos vor dem Verbrechen der Freimaurerei stand, dass er den altpreußischen Großlogen sogar einen Prinzen seines Hauses als Protektor gab, der allerdings dann ein recht eingeweihter Bruder wurde. Auch das deutsche Volk erfuhr nichts von dieser Geheimmacht, deshalb konnte sie weiter wirken. Das deutsche Heer blieb nach wie vor vernachlässigt. Die Heeresvorlage von 1905 brachte dem Heere nur eine geringe Vermehrung, die allgemeine Wehrpflicht wurde immer weniger verwirklicht, da das Anwachsen der Bevölkerung und damit das Steigen der Zahl der Militärtauglichen weit stärker war als die kümmerlichen Vermehrungen. Das Feldheer, die Friedensarmee, tat bewundernswert seine Schuldigkeit und täuschte damit über die Stärke des Staates. Aber schon die rückwärtigen Reserven und Landwehrformationen waren in ihrer Ausrüstung vernachlässigt. Die Brüder hinderten, dass ein klarer Wille aus dem politischen Wirrwarr die nötige Folge zog und sorgten, dass der Generalstab versagte. Die Regierung und das deutsche Volk jagten Augenblickserfolgen nach. Die Entlassung del Classes 1905 ließ das deutsche Herz höher schwellen. Es war der letzte Scheintriumph Deutschlands. Immer mehr legten sich Regierung und Volk auf Hoffnungen fest, die die anderen Staaten in ihnen erwecken mussten, wie zum Beispiel England durch den Erwerb der portugiesischen Kolonien, die England Deutschland gnädig in Aussicht stellte, obschon jeder wissen musste, dass England solches nie seinen Vasallen Portugal antun würde. Die Haager Friedenskonferenz erweckte neues Hoffen in der öffentlichen Meinung, in die Friedfertigkeit der Staaten.